2016. Herzlich willkommen zur Vorstandssitzung. Aufzeichnung läuft. Gabriele hat sich bereit erklärt, das Protokoll zu machen, steht zumindest im Protokoll. Anwesend sind bis auf Stefan und Christoph alle. Christos? Okay, Christos kommt vielleicht noch. Aber wir sind beschlussfähig. Wir kämen damit zum Tagesordnungspunkt 1, die Genehmigung des letzten Protokolls. Möchte mich bitte jemand mit dazu schreiben? Und mit Astrid zusammen haben wir 5 Stimmen dafür. Damit ist das Protokoll der letzten Sitzung genehmigt. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 2, der Termin der nächsten Sitzung. Die findet turnusgemäß statt am 21.04.2016 um 20.30 Uhr in Mandel und gilt damit als eingeladen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 3. Der Bericht des Vorstands, meiner ist erschreckend kurz. Ich lag da nieder mit Krankheit, habe aber einen Teil der Mumble-Runden gemacht und mich so ein bisschen um Kleingram gekümmert. Und ich habe mit ein paar Journalisten geredet und 2 Interviews gegeben und muss sagen, Island interessiert Medien. Ist das, du bist dort falsch, aber du bist da, das ist schon mal was. Jo, jetzt passt. Ansonsten, wie gesagt, lag ich da nieder, hatte Fieber und habe quasi ums Überleben gekämpft, habe aber gewonnen und bin wieder da. Gibt es Fragen zu dem, was ich gemacht habe? Dem scheint nicht so, lieber Carsten, dann bist du mal dabei. Ja, vielen Dank und schönen guten Tag. Ich habe neben dem normalen Tagesgeschäft, was so anfällt, im Bereich Ticket und dergleichen, an Mumble-Runden teilgenommen, ähnlich wie du. Diesmal war es die internationale Koordination, die Rechtsabteilung, eine Telco bei der Bundes-IT und hatte einen etwas längeren Termin beim Bundesschiedsgericht und, wie eben schon erwähnt, die reguläre Ticketbearbeitung. Gibt es Fragen an Carsten? Gibt es vom BSG eigentlich schon irgendwelche Ergebnisse? Möglicherweise, aber bei mir ist noch nichts gelandet. Und wenn ich mich richtig erinnere von vor ungefähr 2 Stunden, Ticketsystem hat auch noch nichts. Okay, danke. Gut, gibt es weitere Fragen an Carsten? Das scheint nicht so, dann vielen Dank und das hast du bis dran. Ich hatte die letzten 2 Wochen grundsätzlich Urlaub. Hab zwar ein paar Sachen gemacht, aber ich habe Osterurlaub gefrönt. Coole Sache. Gibt es Fragen zu Christos Urlaub? Nee, oder? Alle Eier gefunden? Bitte? Ob du alle Eier gefunden hast? In der Schnitzeljagd habe ich sie gefunden, ja, tatsächlich. Wunderschön. Ich bedanke mich für den Teil unserer Vorstandssitzung. Komm zurück zum Ernsthaften und übergebe an Astrid. Ja, ich habe Gespräche geführt mit den von der internationalen Koordination vorgeschlagenen Attachés. Ein Gespräch mit dem von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vorgeschlagenen Themenbeauftragten für Drogen- und Suchtpolitik. Habe diverse Umlaufbeschlüsse vorbereitet, Tickets abgearbeitet, Mumbles, Sprechstunde Coco, AG Piraten, Team Polgef, Planung TDPA, Planung Treffen Polgefs Themenbeauftragte Team Polgef. Inzwischen sind die Attachés also auch sämtlich beauftragt und auch für Drogen- und Suchtpolitik haben wir eben den bestenfalls inzwischen als Beauftragten, was mich persönlich sehr freut. Prima. Gibt es Fragen an Astrid? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Dann Stefan ist nach wie vor krank. Lothar. Ja, Kontostände sind im Detail in PET. Gesamt 401.000 Euro. Davon ist einiges vorgesehen für Grundversorgung nach SM-Club 127.000. Untergliederungen haben noch 32.500 Euro Guthaben beim Bund. Der erste Schwung wurde schon ausbezahlt. Demnächst muss dann wohl nochmal eine Auszahlung kommen. Und Rückzahlung, Parteienfinanzierung 60.500 Euro als Rücklagen dazu. Ja, ansonsten, was habe ich gemacht? So das übliche Mumble, Schatzmeisterrunde, Beitragskonto. So langsam geht die Arbeit am Rechenschaftsbericht los. So haben jetzt 2 LVs haben fertig gemeldet. Darunter auch der Landesverband mit dem mit Abstand meisten Untergliederungen, nämlich Bayern, was mich sehr freut. Die haben wirklich gute Arbeit geleistet dort. Muss man wirklich loben. Nacharbeiten sind natürlich notwendig, das muss das Ganze noch abgeglichen werden, aber das ist mechanische Arbeit schon fast. Mit zwei fertigen LVs ist das Spendenversprechen, was ich gegeben habe, sind damit also von den 655,36 €, die maximal zusammenkommen können, sind damit 4 Cent zusammengekommen. Das heißt, da werden sich noch einige ranhalten müssen, dass auch wirklich ein ordentlicher Betrag zusammenkommt. Die Frist läuft bis 31.05. Das ist die satzgemäße Frist dazu. Wenn Fragen sind, noch raus damit. Also ansonsten habe ich es im Seekorn ein bisschen nachgemacht und habe ich auch eine Woche flachgelegt. Okay, gibt es Fragen zu Lothars Spendenbereitschaft oder seiner Arbeit? Dem scheint nicht so. Hermi, du bist dran. Vielen Dank. Wir haben 13.221 Mitglieder, davon 5.799 stimmberechtigt, was einer Zahlerquote von stolzen 43% entspricht. Was habe ich getan? Ich habe mit dem LAFO NRW ein kleines Projekt Piraten wirken vorbereitet, beziehungsweise bin das immer noch am Vorbereiten, auch irgendwie zu Wahlkampfsmotivationszwecken, werden schauen, was da draus wird. Ansonsten habe ich das Verwaltungstreffen wieder vorbereitet, ein bisschen organisatorisch. Das Mittagessen für Samstag ist zum Beispiel gesichert. Dann endlich das finale Lektorat für unser Mitgliederhandbuch. Was lange währt, wird endlich gut. Entsprechend auch ein bisschen Arbeit am Mitgliederservice-Portal. Ich hatte ein kurzes Mumble mit unserem neuen Themenbeauftragten für Drogen- und Suchtpolitik, zwecks Fundraising, Hanfmesse und BSG-Gedöns war irgendwie mit allen Begleiterscheinungen sehr zeitraubend. Das war's. Gibt es Fragen an Hermi? Fragen nicht, aber ich wollte Danke sagen für die Arbeit am Mitgliederhandbuch. Das freut mich, dass das jetzt endlich fertig ist. Dankeschön. Ja, und mich erst. Es war ja für Januar eigentlich geplant, aber wie üblich, ne? So, aber ist jetzt fertig und beim Verwaltungstreffen kann man sich das erste Exemplar angucken, hoffe ich. Von mir noch eine Nachfrage. 43% ist tatsächlich eine sehr hohe Zahlerquote verglichen mit den letzten Jahren, oder? Mhm. Coole Sache. Coole Sache. Danke dir, finde ich Weltklasse. Um die Jahreszeit schon 43% hinzukriegen, Weltklasse, danke. Gut. Damit scheinbar keine weiteren Fragen mehr an Hermi. Marc, du bist dran. Ja, ich habe auch meine Piratengrippe auskuriert und dann an der Lime-Server-Umfrage gebastelt bezüglich dieses zurückgestellten Antrags Demo, Unterstützung, genitale Selbstbestimmung. Das ist jetzt alles fertig, die wird wahrscheinlich heute rausgehen und dann eine Woche laufen und dann dementsprechend, wenn das Meinungsbild vorliegt, werden wir dann im Umlauf dann den Antrag beschließen. Okay, cool. Gibt es Fragen an Marc? Auch das scheinbar nicht. Christoph ist nicht aufgetaucht, ne? Okay, damit wären wir durch. Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Leute. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 4, die Anträge. Jetzt muss ich zugeben, dass ich leider im Vorfeld nicht mehr genug Zeit hatte, mich intensiver damit zu beschäftigen. Deswegen bin ich da ein bisschen blank. Aber wir kommen zum Antrag Nummer 1, der Zugang der Bundes-PR zu allen Social-Media-Kanälen der Bundespartei. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ich weiß, dass ich versprochen hatte, mich darum zu kümmern und mal nachzufragen, was jetzt eigentlich Status quo ist und warum es da Unstimmigkeiten zwischen den Beteiligten gibt. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen, dass ich das nicht geschafft habe aufgrund meiner Auszeit, aufgrund von Erkältung und Piratengrippe und ihr wisst schon. Deswegen bleibt mir im Augenblick nur die Möglichkeit, entweder den Antrag nochmal zu verschieben oder wir stimmen den Antrag ab und das Ergebnis ist halt dann das, das sich ergibt. Was meint ihr? Wir können den schon nochmal zurückstellen, denke ich. Sieht es ja auch einen akuten Handlungsbedarf. Bevor wir irgendeinen Unsinn beschließen? Nee, ich finde es ein bisschen suboptimal, dass das Ding jetzt irgendwie 4 Wochen vor sich hin dümpelt und jetzt wollen wir es nochmal 2 Wochen verschieben. Aber ja. Ich schließe mich Hermi an. Ja, das ändert ja aber nichts daran, dass wir offen sind. Ne? Also meine Frage wäre zum Beispiel, warum muss es ein Admin-Zugang sein und wer genau ist dieses Kernteam? Mir ist das nicht klar, dass die PR und Öffentlichkeitsarbeit selbstverständlich Zugänge benötigt. Das steht, glaube ich, außer Frage. Aber wenn ich den Antrag richtig verstehe, sind ja Admin-Zugänge gefordert und das verstehe ich nicht wirklich. Eventuellerweise ist ja der Antragsteller da. Ja, Olaf steht ja schon bei Gabi im Protokoll. Olaf. Ja, einen schönen guten Abend. Ich denke, ich kann hier dazu Stellung nehmen. Dann bitte. Okay, also über den Antragstext hinaus ist ja gerade eine Frage gestellt worden. Die Frage nämlich nach dem Kernteam. Wer gehört dazu? Das ist einmal der Beauftragte für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, also ich. Dann kommt Harry Hensler dazu, BIM und Time Codex, also Jürgen Asbeck. Dann waren, glaube ich, noch zwei andere Fragen gestellt. Wenn ihr die nochmal präzisieren könntet, dann kann ich darauf antworten. Danke. Okay, die eine Frage. Entschuldigung, Carsten. Kein Problem, mache ich. Die eine Frage, die Carsten noch in den Raum gestellt hat, war, warum müssen das Admin-Zugänge sein? Also reichen die bislang vorhandenen Zugänge zur Verbreitung von Content nicht aus? Also es geht grundsätzlich um alle Social-Media-Kanäle. Das schließt Google Plus ein, Instagram, Twitter, Facebook. Wir haben keinen Google Plus-Zugang, gar keinen. Wir haben keinen Zugang zu unserem Account von Instagram. Wir haben, glaube ich, einen Zugang zu Twitter. Und Facebook ist hier nicht, also von Facebook reden wir, brauchen wir nicht zu reden. Da läuft es. Ich habe da noch eine Frage. Habt ihr mit dem Sascha kommuniziert? Der ist ja für die Social-Media-Kanäle zuständig. Andersherum, Sascha hatte etwas angefragt bei euch. Das hat er getan, ohne uns zu kontaktieren. Wir sind ja die von euch direkt Beauftragten. Einmal ich als Beauftragter und dann das K-Team, wie wir es nennen, das Kernteam, das über die Weimarer Pressedruck beauftragt wurde, eure Entscheide umzusetzen. Diese Anfrage von Sascha ist ohne uns abgestimmt worden. Insofern war das eine Einseitigkeit. Wir brauchen unabhängig von Sascha Ruschel, den wir ja selbst auch eingesetzt haben, um Dinge zu tun, diese Zugänge. Und Leute, die ausgeschieden sind und keine Übergabe gemacht haben, die müssen nochmal gefragt werden. Oder aber wir müssen irgendwo anders her die Passworte bekommen, damit wir auch in Bezug auf die Wahlkämpfe endlich da Sachen machen können. Die Passwörter hat die eine Person, die wir gerade reden, die ich jetzt nicht benennen will. Habe ich da recht, Olaf? Richtig. Habt ihr diese Person auch angefragt? Ja, mehrfach. Über mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate. Da tut sich nichts als Stillstand. Stillstand. Okay, danke. Ich hätte zwei Fragen zu der Geschichte. Bitte. Es gab vor gefühlt Monaten einen Antrag an den Buchhof von Utzer, dass er sich mit dem Michael Vogel aus Hamburg um die Einrichtung von Friendica und StatusNet-Accounts für die Partei kümmert, die automatisch bespielt werden sollen. Das wurde aber, soweit ich das weiß, durch eine Nicht-Kooperation eines Social-Media-Team-Mitglieds in irgendeiner Form verprokrastiniert. Ist das denn inzwischen erledigt oder gibt es da immer noch keine Accounts zu? Meines Wissens nach gibt es da auch einen Stillstand. Ich glaube aber, die Person, von der du sprichst, hat das Social Media Team vor Monaten verlassen. Wir brauchen aber auch die Kenntnisse bzw. die Passworte, die dieses Teammitglied mitgenommen hat oder immer noch hortet. Insofern brauchen wir ein Signal von euch über diesen Antrag, dass wir dort auch tätig werden können, beziehungsweise dass wir die Passworte, ich glaube, das geht über die Bundesgeschäftsstelle, wenn ich mich nicht irre, aber Einzelheiten weiß dann Harry Hensler, dass wir die dann anfragen können und erhalten. Danke. Okay, verstehe ich das richtig, dass selbst unser Beauftragter für Social Media, den das Öffentlichkeitsarbeitsteam eingesetzt hat, selbst nicht alle Passwörter zu den einzelnen Accounts und Medien hat? Der Account, den du gerade anfragst, dazu habe ich keine Kenntnisse, dass er einen Zugang hätte. Ich meinte jetzt allgemein. Doch, er hat schon Zugänge, aber eben zum Beispiel zu Google Plus, zu Instagram und eingeschränkt zu Twitter haben wir keine Kenntnisse, dass oder haben wir nicht die Passworte. Und es kann ja nicht sein, dass das Kernteam, das für die gesamte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, die Passworte nicht kennt, aber ein einziges von diesem Kernteam eingesetztes Mitglied vielleicht 2, 3 Passworte kennt, sie aber dem Kernteam und euch im größeren Zusammenhang nicht mitteilt. Also Freunde, Entschuldigung vielmals, aber das wird mir jetzt erstens zu nebulös und zweitens zu verwirrend. Ich verstehe nur Bahnhof und beantrage damit zur Diskussion mit Olaf für diesen Antrag einen geschlossenen Teil. Okay, gibt es gegen den geschlossenen Teil zu dem Thema eine Gegenrede? Ich wüsste jetzt nicht, warum wir einen geschlossenen Teil machen sollten. Ob wir das jetzt hier besprechen oder da in der PR-Redaktionssitzung am Montagabend. Also ich halte nichts von geschlossenen Teil. Weil hier von Personen die Rede ist, weil ich keine Ahnung habe, worum es jetzt eigentlich wirklich geht und weil ich das gerne wissen möchte. Und offensichtlich hier über Personen gesprochen werden soll, aus datenschutzrechtlichen Gründen, ist dann geschlossen und tatsächlich fällig. Okay, ich überlege mir das mit dem geschlossenen Teil mal noch einen Moment, Astrid, wenn das okay ist, und frage mal Bastian, was er zum Antrag sagen möchte, nachdem er am Sprecher mit hier steht. Okay. Ja, schönen Dank. Erstmal schönen guten Abend. 2 Dinge. Es wäre natürlich sehr sinnvoll, wenn es eine entsprechende Liste gäbe, wer wozu Zugänge hat und die Passwörter auch an einer gemeinsamen Stelle hinterlegt werden. Das hilft dann ungemein bei der Lösung eines solchen Problems. Zweitens, das Problem besteht in der Art des sozialen Mediums. Twitter kennt nur, du kannst Dinge tun oder nicht. Da kann ich nicht Rechte abstufen. Das heißt, da habe ich immer einen sogenannten administrativen Zugang. Das ist schlecht gelöst. Es ist auch teilweise ärgerlich, weil dann auch Leute Dinge tun können, die sie eigentlich nicht tun sollten. Ist aber so. Das heißt, man muss das differenziert machen, je nach Dienst, den man dann letztendlich bespielen muss und will. Das ist, glaube ich, unabdingbar, dass die Öffentlichkeitsarbeit das machen können muss. Die kann da sich nicht über andere Leute dran wenden. Das einzige System, was sinnvolle Rechteabstufe hat, ist zum Beispiel WordPress. Da reicht meiner Ansicht nach Redakteurszugang aus, um fast alle Dinge zu tun. Und wenn man da halt irgendein Plugin installieren lassen will, dann machen es die Techniker. Also ich würde so in der Form das gerne aufdröseln wollen. Ich glaube, die Presseleute haben oder Öffentlichkeitsleute haben lange noch drauf gewartet und das wäre aus meiner Sicht auch in der Form grundsätzlich entscheidungsreif. Vielleicht denkt er noch mal drüber nach. Dankeschön. Okay, gibt es weitere Wortmeldungen? Wahrscheinlich der Fall. Astrid, brauchst du oder brauchen wir den geschlossenen Teil tatsächlich oder können wir eine Entscheidung dazu treffen? Also so wie die Dinge jetzt stehen, werde ich diesen Antrag schlicht ablehnen, weil ich mir überhaupt keinen Reim drauf machen kann, was da jetzt eigentlich genau los ist. Erklärt haben würde ich es gern, muss jetzt nicht sein. Wie gesagt, also ich von mir gibt es dann halt jetzt ein Nein. Also ich würde im Zweifelsfall für einen geschlossenen Teil sein. Wir haben da ja noch im OTRS eine andere Anfrage liegen zu diesem Thema im weitesten Sinne. Und da scheint es ja irgendwie ein größeres Problem zu geben. Und wenn wir das mal ausführlich in aller Ruhe besprechen mit den Beteiligten, fände ich das auch sinnvoller. Gut, aber dazu müssten wir dann die Beteiligten auch entsprechend mit einladen. Also ich würde auch gerne, dass 1, 2 Personen, die noch dazukommen, dass wir mit denen reden. Über Dritte zu reden, finde ich, weiß ich nicht, mag ich nicht so. Mir wäre es halt auch wichtig, dass da Sascha mit dabei ist, der auch in diesem Social-Media-Team die letzten 2 Jahre relativ gut, der hat super Arbeit gemacht. Und dass man das mit dem noch spricht. Okay, Leute, dann lasst es uns folgendermaßen machen. Wir vertagen den Antrag auf in 14 Tagen. Es kommt jetzt auf 2 Wochen nicht drauf an. Und wir besprechen den dann in einem nicht öffentlichen Teil und laden dazu explizit neben Olaf und Sascha noch wen ein? Jürgen Asbeck, Harry Hensler, BIM, bitte. Alles klar. Und alles klar. Und denjenigen, der die Dings hat, vielleicht. Die Codes, die Passwörter. Hermi, fehlt uns dann noch jemand? Ich habe das den Punkt mit dem zweiten Ticket gerade nicht verstanden. Ja, die Mail war von Sascha. Alles klar. Ich meinte eine andere E-Mail, aber da ist jetzt irgendwie von dem Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Social-Media-Team ja keiner dabei. Also nicht. Nein. Okay, vielen Dank. Ich hätte eine Bitte, Gabriele, kannst du die Leute einladen? Ja, kann ich machen. Also das heißt, das Kernteam plus Sascha, aber zu welchem Termin dann? Das müsst ihr mir noch sagen. Zum nicht öffentlichen Teil der Bundesvorstandssitzung in 14 Tagen im Anschluss. Ja, okay, mache ich. Super, vielen Dank dafür. Danke, Olaf, dass du da bist. Danke auch. Gut, damit kommen wir zum Antrag 2. Prüfung zur Übernahme des Voting-Systems der Piratenpartei Island. Ist der Antragsteller da? Jo. Du bist ziemlich leise. Kannst du lauter sprechen? Jetzt besser. Ah, super. Magst du was zu deinem Antrag sagen? Eigentlich steht da alles drin. Es ist nur so, wir haben da eine erfolgreiche Piratenpartei im Ausland und die verfügt auch über Geld und Mittel. Und da sollte doch einfach mal geprüft werden, nicht entschieden, ob das oder die Systeme, die sie da verwenden, nutzbar auch für uns wären oder ob man da sogar in irgendeine Art von Joint Venture treten könnte. Okay, ich hätte eine Nachfrage dazu. Wer könnte diese Prüfung machen? Das ist eine gute Frage. Am besten wäre natürlich, wenn das die internationalen Beauftragten machen könnten, weil sie da ja irgendwie Kontakt haben sollten. Nicht jeder hat da irgendwie die Sprache drauf. Oder es sollte jemand versuchen, anhand der im GitHub veröffentlichten Sourcen sich das anschauen, der einigermaßen technisch begabt. Am besten wäre es allerdings, wenn man das in zwei Wegen angehen könnte, dass einer, der irgendwie die politischen oder sprachlichen oder organisatorischen Kontakt hätte, sie ansprechen könnte und ein anderer, der irgendwas von der Technik versteht. Okay, also den Kontakt herzustellen dürfte kein wirkliches Problem sein. Das ist relativ einfach. Wo ich die Schwierigkeit sehe, ist, jemanden zu finden, der die technische Prüfung und die Abschätzung dann auch tatsächlich vornimmt, ob das System auf die Piratenpartei Deutschland übertragbar ist. Nun ja, X-Wolf ist ja Informatiker. Ich denke, er sollte in der Lage sein, das zu tun. Würdest du das denn machen, X-Wolf? Ich fände es gut, wenn man natürlich über eine Ausschreibung jetzt über das Vorstandsportal vielleicht auch erstmal noch andere fragt. Vielleicht gibt es da Leute, die da schon aktiv sind. Ich denke da zum Beispiel die Leute in der Bioentwicklung, die das sich vielleicht ja auch angucken würden. Schade nichts, wenn mehr als eine Person sich das anschaut. Ich habe schon vor, mir das auch anzuschauen, allerdings aufgrund von terminlichen Problemen kann ich nicht garantieren, dass ich schon in 2 Wochen dann was hätte. Okay, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir machen das, wir lassen das prüfen. Und zwar gehen wir her und machen eine Ausschreibung und suchen Leute, die diese Prüfung vornehmen, weil wir selber können es nicht. Und wenn sich innerhalb der 14 Tage tatsächlich jemand meldet und sich darum kümmern will, hurra, X-Wolf, dann hast du Mitstreiter, die dir dabei helfen. Ansonsten kann es passieren, dass sich keiner meldet und dann müssen wir uns tatsächlich nochmal Gedanken darüber machen, ob es eine Möglichkeit gibt, es dann eben auch mit einer negativen Ausschreibung, also ohne Bewerbung, trotzdem zu prüfen. Ist das okay? Das ist okay. Das Risiko würde ich eingeben, dass es am Ende bei mir hängt. Okay. Gibt es noch einen Redebedarf zu dem Antrag? Astrid, könntest du eine entsprechende kurze Ausschreibung machen, der die Überprüfung vornimmt? Aber selbstverständlich. Ich würde ganz gerne, X-Wolf, kannst du dich mit Krampi mal auseinandersetzen? Der hat Kontakte zu Island, dass ihr dann eventuellerweise das so macht. Oder halt über die internationalen Koordinatoren. Ich kann den Namen danach nehmen. Jo, mache ich. Okay, ansonsten hat auch, egal, kriegt ihr hin. Schreibt mich jemand mit dazu, alles dafür bitte. Damit teile ich dem Antragsteller mit. Der Antrag ist angenommen und du hast ja quasi den Job. Und wir sind durch die Anträge durch, es gibt keine weiteren, korrekt? Korrekt, ja. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, sonstiges Fragen an den BUFO. Gibt es Fragen an uns? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich vorschlagen, die heutige Vorstandssitzung um 20.58 Uhr zu beenden. Ich bedanke mich bei Gabriele fürs Protokoll, bei den Antragstellern für ihre Anträge, bei meinen Vorstandskollegen für ihre Arbeit und bei allen Zuhörern für ihr Interesse. Einen schönen Abend zusammen. Vielen Dank, schönen Abend. Ich schließe mich auch an und sage auch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen, es war wie immer zauberhaft. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.